Why don't you watch the news, Wieso schaust du nicht die Reinhard? Is this Nachrichten, what Reinhard? sounds, Reinhard? Because I'm Reinhard. Weil ich bin So, Reinhard. and he's Daniel. Und er ist Daniel. Actually, people say I don't watch the news, but it's not the truth. Eigentlich, die Lorraine, this Leute is what sagen, I dass ich want to keine stress. Nachrichten Yes, this schaue, is aber the es ist nicht Lorraine. wahr. It da, But Ryan, we heard you say it's not good to watch the news. Aber Lorraine, Reinhard, wir this haben one gehört, wie uses du the gesagt term hast, es ist nicht gut, Nachrichten zu bolsche schauen. enunciati. Look, Schaut. here's the question. Hier ist Aquí die sta Frage. pregunta. Which news do you watch? Welche Quali Nachrichten schaust du? enunciati and from which source they come? Und Is von it all welcher Quelle sourcing kommen this way? sie? Have you read the Book of Revelation? Habt ihr schon Isn't das that part of Buch the der Book of Offenbarung Revelation? gelesen? Have you read it? Habt ihr es Jeremy, you gelesen? only live to. Yeah. Ja. Jeremy, if you read the Book of Revelation, Wenn ihr das Isn't Buch they der only live to Offenbarung gelesen Apocalypse? habt, John was watching the news. dann There's ist es always wie, the wenn ihr die person Nachrichten standing geschaut outside. hättet. I mean, read. Lest Read. es. He was watching the news of the future from the source, which was heaven. Er hat die Isn't that what Nachrichten Samuel von der said? Zukunft Look mit what der God Quelle hath des foretold Himmels himself. geschaut. That's the news I'll watch a lot. Und das Esther sind is die under Nachrichten, die ich sacrifice sehr this oft schauen morning. werde. Many nights I'm up in my chair and I'm watching the news. Viele Muchas Nächte veces bin ich estoy da auf sentado meinem al lado Sessel del und ich trono schaue die asistiendo al anciano. Nachrichten. Watching what heaven is showing me. Ich schaue, was der Himmel mir zeigt. Assistiendo Watching what's going to happen in the next few months and Und ich years. schaue, was in Assistiendo den que va a nächsten acontecer Monaten los und próximos Jahren meses y passieren años. wird. But what about the news that come through the television and all this stuff? Und was Bueno, ist yo no sé bezüglich a qué den Nachrichten, die im conferencia Fernsehen und ustedes so asisten, pero kommen? esas son sus cosas. Do you watch these, Reinhard? Schaust du What's diese that auch, suspicious, Reinhard? Reinhard? No, Nein, never, nie. nunca. I don't like them, I can't stand them, I think they're awful. Ich Los mag sie nicht, ich gossipeiros, kann sie nicht gossipeiras, ausstehen, ich son denke, sie sind sinvicios. I schrecklich. tell you why. Und ich I'll kann euch just look sagen, here. weshalb. Number one, Erstens, no. Jesus came to preach the good news, not to watch the bad news. Jesus Jesus kam, vino um para pregar die las gute buenas Nachricht zu nuevas, no bringen und sus nicht, dass wir die schlechten suspicions. schauen. Why would I watch the bad news when I can listen to the good news? Wieso Why sollte watch ich die the suspicious schlechten Nachrichten schauen, suspicions wenn of ich what's die going on guten in the hören church, kann? Jesus? It's the first reason. Das ist der erste Sekundär Grund. razón. There's enough negative crap in our heart. Da Es gibt la es segunda genug razón por la que negativen Jesús Mist no in hizo meinem más cosas. Herzen. You need to put more into Da it. muss ich Don't nicht just noch put one mehr wise reinfüllen. one. Reason number one. Das ist der erste Grund. Número uno. Reason number two. Der zweite Grund Número ist, dos. Behind the news media of the world, who hinter dies diesen dar media del Nachrichten der mundo, Welt, which is my personal belief, das ist mein persönlicher Glaube, are powers and principalities, sind Gewalte und Mächte, that have taken hold of evil people, die Menschen, die wirklich böse sind, eingenommen haben. Yes. There are evil people in the world. Ja, da gibt es böse, teuflische Leute in dieser Welt. Isn't that strange? Ist das nicht merkwürdig? Yes. Ja. There are good people and there are bad people. Ja, da gibt es gute Menschen und schlechte Menschen. And I believe that principalities and powers have taken hold of bad people. Und ich glaube, dass Gewalte und Mächte haben diese böse Leute eingenommen. And through them, they're spreading bad news all over the world. Und durch diese werden sie diese schlechten Nachrichten auf der ganzen Welt verteilen. And through this news, they want to control their humanity to set up a one world government. Und durch diese Nachrichten wollen sie die Menschheit kontrollieren, um eine Weltregierung aufzustellen. Which is all has to do with the Antichrist. Und das hat alles mit dem Antichristen zu tun. So why should I watch this? Also wieso sollte ich das schauen? Give me one good reason. Gib mir einen guten Grund. If I want to entertain myself, wenn ich mich selber unterhalten will, I go and hang out with my wife. Dann werde ich Zeit mit meiner Frau verbringen. Or in the evening after long and hard day work. Oder am Abend nach einem langen harten Arbeitstag. I open a good bottle of wine. Werde ich eine gute Flasche Wein auftun. Table with my family. Und wir sitzen um den Tisch mit meiner Familie. Eat good food. Wir essen gutes Essen. Or play a fun game. Und wir spielen ein cooles Spiel. But do you know what I've learned? Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? That the news has such an incredible power to enter into your heart and make a mess. Die Nachrichten haben eine solche Kraft, um in das Herz reinzukommen und ein Chaos anzustellen. That my heart is far too precious to do that with. Und mein Herz ist viel zu kostbar, als dass ich das mit ihm anstellen würde. I give you a simple example. Ich kann euch ein einfaches Beispiel geben. I personally believe that's my belief. Ich persönlich glaube, das ist was ich glaube. That if there never would have been one word about COVID, dass wenn jetzt nie ein Wort über diesen COVID gefallen wäre, Everything else would have been the same. Und alles andere wäre genau gleich gewesen. Just never any word. Aber einfach ohne ein Wort von den Medien zu dem Thema. I believe that if anybody, very few people would have died. Dann glaube ich, dass wenn jemand gestorben wäre, dann wären es sehr wenig Leute gewesen. So Reinhard, are you telling me that it's the media's fault that so many people died? Also Reinhard, sagst du mir, das ist der Fehler der Medien, dass so viele Leute gestorben sind? No. Nein. I'm telling you, it's the people's fault for watching the news. Ich sage euch, dass es der Fehler der Leute ist, dass sie so viele Nachrichten schauen. Wieso sage ich das? I have my reasons. Ich habe meine guten Gründe. But I give you one reason. Ich gebe euch einen Grund dafür. There is scientific evidence. Es gibt wissenschaftliche Beweise, that the moment fear enters your heart, dass vom Moment an, wo Angst in dein Herz dringen kann, your immune system goes way down and can even shut down. Dann ist dein Immunsystem viel schwächer oder kann sogar sich ausschalten, nicht mehr funktionieren. So what happened through the news? Und was passiert durch die Nachrichten? The whole world has been gripped of fear by the COVID. Die ganze Welt, news about the COVID. Die ganze Welt wurde von der Angst gepackt durch die Nachrichten über den COVID. So now, the COVID is a virus. Und der COVID ist ein Virus. Every single healthy body in the world, jeder einzelne gesunde Körper auf dieser Welt, with a functioning immune system. Mit einem Immunsystem, das gut funktioniert. And this is scientifically proven. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Can overcome a virus like the COVID. Kann ein Virus wie dieser COVID überwinden. In fact, there are scientists to prove. Und es gibt Wissenschaftler, die beweisen, that if you have a healthy immune system, dass wenn du ein gesundes Abwehrsystem hast, even the most aggressive cancer form can be overcome. Dann kann sogar die aggressivste Form von Krebs überwunden werden. From the beginning of the COVID crisis until now, I have not changed my mind. Vom Anfang dieser Krise vom COVID bis jetzt habe ich meine Meinung nicht geändert. It's not the COVID that kills, it's fear. Es ist nicht dieser COVID, die Leute umgebracht hat, sondern die Angst. And fear has come to a large extent through the media. Und die Angst kam in großem Ausmaß durch die Medien. So now you tell me, why should I open my heart to fear? Also sag mir, wieso sollte ich mein Herz für die Angst öffnen? I have to choose to live by faith or to live by fear, so I choose faith. Ich muss mich entscheiden, ob ich mein Leben durch Angst oder durch Glauben leben kann, und ich entscheide mich für den Glauben. So here I am, filling my heart with the good news. Also hier bin ich und ich fülle mein Herz mit den guten Nachrichten. Here I am connecting to heaven and finding out what's going on in the newsroom in heaven. Hier bin ich und verbinde mein Herz mit dem Himmel und ich erfahre, was im Himmel passiert. And then I shall open my heart to the newsroom of hell. Und dann sollte ich mein Herz für die Nachrichten von der Hölle öffnen. Why? Wieso? It makes no sense. Das macht ja keinen Sinn. Do you know, people have been so gripped with fear through the news. Und wisst ihr, die Leute wurden so von der Angst gepackt durch die Nachrichten. The moment they have any symptoms, their immune system shuts down because fear has shut the system down. Das Moment an, wo sie die ersten Symptome haben, da hört ihr Immunsystem auf zu funktionieren, weil die Angst in ihr Leben kommt und macht, dass es nicht mehr funktioniert. Now the body can't even fight a virus. Und dann kann der Körper nicht mehr gegen den Virus ankämpfen. Many years ago, vor vielen Jahren, I asked God this question. Habe ich Gott diese Frage gestellt. Why are so many of my good friends? Wieso ist es so, dass viele meiner guten Freunde, that will only eat the healthiest of the healthy food, die nur das gesündeste vom gesunden Essen, always physically unwell. Aber sie sind trotzdem immer krank. It bothered me. Und das hat mich, ich konnte das nicht verstehen. The healthiest of the healthy. Sie haben so viel Geld ausgegeben, um nur das Gesündeste zu essen. But yet they and the kids are always sick. Aber sie und ihre Kinder waren die ganze Zeit krank. The Lord said to me, und der Herr hat mir gesagt, they don't eat healthy food because they want to keep the body, the temple of the Holy Spirit well. Sie essen nicht dieses gesunde Essen, weil sie den Tempel des Heiligen Geistes gesund halten wollen. They eat healthy food because they're afraid if they don't, they get sick. Sondern sie essen gesundes Essen, weil sie denken, wenn sie das nicht tun, dann werden sie krank. Fear is making them sick, no matter how healthy they eat. Angst macht sie krank, egal wie gesund sie essen. See, I eat healthy because I have one temple that I need to take care of. Not because I'm afraid. Ich esse gesund, weil ich weiß, dass ich einen Tempel habe, den ich gut unterhalten muss, nicht weil ich Angst habe. So Reinhard, do you watch the news? So Reinhard, schaust du die Nachrichten? Every night from the newsroom of heaven. Jeden Abend die Nachrichten vom Himmel. I put up my antenna. Ich halte meine Antenne hoch. Wand an die Antenne. And I watch what's happening in the spirit world. Und ich schaue, was in der geistigen Welt dann passieren ist. That makes me excited. That is an adventure and that gives me peace. Und das begeistert mich. Es ist ein Abenteuer und es gibt mir Frieden. I cannot even remember when the last time I've watched any news on television. Ich kann mich nicht erinnern, das letzte Mal, wo ich Nachrichten im Fernsehen gesehen habe. It must have been much more than 20 years ago. Ich denke, das ist länger als 20 Jahre her. I honestly cannot remember last time I watched the news. Und ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gesehen habe. So, Reinhard, do you watch the news? Also, Reinhard, schaust du die Nachrichten? But the right kind of news, yes. Ja, aber die richtige Art von Nachrichten. Wrong kind of news, no. Und die schlechte Art von Nachrichten, nein. I hope you learned something. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen können. So if you like this, also wenn ihr das mögt, share it with your friends who watch the news. Dann teilt es mit euren Freunden, dass sie diese Nachrichten schauen. So they can learn to watch the right news. Dass sie lernen können, die richtige Art von Nachrichten zu schauen. Assistir os noticiários corretos. Send us your commentaries. Tell us what you think. Und kommentiere und sagt uns, was ihr denkt. I promise you. Und ich verspreche euch. I will not read a single one of them. Ich werde keinen einzigen davon lesen, weil ich keine Zeit habe. But my team reads them. Aber mein Team liest sie. And they select and send them to me. Und sie lesen immer ein paar aus und senden sie mir. And they keep telling me. Und sie sagen mir immer wieder. Reinhard, we love to read the commentaries of the people. Connect with us. Reinhard, wir lieben es, diese Kommentare zu lesen, was die Leute sagen. Thank you. Danke.